Wir haben heute Samstag, den 24.02.2024, einen Samstag. Alle herzlich willkommen, die sich hier eingeschaltet haben. Heute wollen wir mal ein bisschen spekulieren, schwurbeln, Verschwörungstheorien aufstellen und einfach mal ins Blaue hineindenken. Nun, das Ende dieses Krieges, den wir hier gerade sehen, miterleben, teilt sich ein in drei Phasen. Die erste Phase, die haben wir eigentlich schon begonnen. Der Krieg ist in die Öffentlichkeit gekommen. Man sieht überall Kriegshandlungen. Man sah das in der Ukraine, man sieht es derzeit im Nahen Osten und immer noch in der Ukraine, wenn auch dort natürlich zum Ende kommend. Denn nachdem jetzt da Bachmut gefallen ist vor einem Jahr und jetzt Avdijewka gefallen ist und ganz am Anfang Mariupol gefallen ist, das waren ja schwerst befestigte Anlagen und die sind alle aufgeräumt und damit hat die Ukraine eigentlich nichts mehr entgegenzusetzen. Insofern befindet sich also der Ukraine-Krieg eigentlich nur noch in der Verlängerung. Ja, da gibt's jetzt vielleicht noch ein paar Mal Elfmeterschießen. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll anders. Das klingt zwar spöttisch, ist aber gar nicht so gemeint. Da ist nichts mehr, was militärisch schieflaufen kann oder wird. Und möglicherweise wird sich im pazifischen Raum noch ein weiterer Brandherd eröffnen. Man wird sehen müssen, wie das geht. Aber auf jeden Fall, wir haben die kriegerische Phase gesehen. Die hat angefangen. Auch haben diese Dinge angefangen, dass viele CEOs zurücktreten, dass viele Leute nicht mehr zur Wiederwahl antreten. All diese Phänomene sind ja vorher angekündigt gewesen und finden jetzt statt. Auch, dass sich mancher versucht, durch Selbsttötung zu entziehen oder merkwürdige Helikopterabstürze, Flugzeugabstürze und andere Unfälle passieren. Jetzt wie neulich diese Schwägerin von Herrn Mitch McConnell, die mit ihrem Tesla plötzlich rückwärts fuhr, ohne das zu wollen, und in irgendeinen Teich oder das See reingefahren ist und dabei ertrank. Also da kommen Menschen weg. Das war also diese erste Phase. Dann kommt das große Erwachen in der zweiten Phase. Da sind wir jetzt mittendrin. Die Leute, denen geht's immer schlechter. Sie sehen, dass immer mehr an Geldmitteln irgendwo hinfließt, wo es unsinnig ist und nicht fürs eigene Volk da ist und ihre Politiker wirklich an den Rädern drehen und durchdrehen und wahnsinnige Sachen machen und so gar nicht mehr darauf achten, das irgendwie noch verbergen zu müssen oder verbergen zu wollen, sondern mitten einfach aus dem Handgelenk werden dann irgendwelche unsinnigsten Gesetze gemacht, die nur gegen die Bevölkerung gedacht sind. Damit soll die Stimme kippen, damit dann die Phase 3 kommt und da stehen wir jetzt bald davor. Und das ist die Gerechtigkeit für Hochverräter. Das ist die Phase 3, die bricht dann aus, wenn wirklich sich absolute Panik in den politischen Kreisen entwickelt, weil die wissen ganz genau, dass sie bald irgendwas, ihnen was zustößt. Ja? Jetzt, wie können die das wissen? Wie können die wissen, dass es wirklich jetzt irgendwann an den Kragen geht? Und ans Eingemachte. Und sie einfach keinen Weg mehr zurück haben. Und jetzt fangen wir einfach mal an zu spekulieren. Wie könnte man so etwas machen? Nun, man hat Schubladen. In diesen Schubladen sind Beweismaterialien. Die haben Geheimdienste über viele Jahrzehnte gesammelt. Das heißt, diese ganze politische Kaste, die vornehmlich den Westen und viele der, man kann sagen, westlichen Pseudokolonien da beherrschen, die haben sich Dinge zu Schulden kommen lassen. Die haben einfach frisch, fromm, fröhlich, frei und ohne Scham in irgendwelche Keksdosen gegriffen und sich bereichert und haben sexuelle Dinge gemacht, die man nicht tut und haben böse Geschäfte gemacht, haben sich in schwerste Kriminalität eingelassen. Naja, man muss ja nur mal an Cum-Ex denken und man muss nur mal gucken, was alles da mit den Herren Podesta, mit den Herren Epstein, mit Nexium. Da hat ja neulich der Dr. Stephen Piacenik eine ganze Reihe von Aussagen gemacht, in älteren Videos schon, aber die sind nochmal aufgetaucht und ich finde die einfach hervorragend. Man hat also geschaut, was hat man denn eigentlich an Material, um solche Leute gefügig zu kriegen. Und dann ist man hingegangen, hat die Schubladen geöffnet, hat die mal reingucken lassen, hat gesagt, guck mal, was wir hier haben. Das sind irgendwelche Bildchen von dir in ganz, ganz, ganz verfänglichen Situationen. Und das ist ja in Phase 1 unter Todesstrafe gestellt worden. Und deswegen ist jetzt da eine gewisse Aufregung gekommen. Und natürlich eine gewisse Willfährigkeit dann bei einer gewissen Choreografie mitzumachen, bei einem Film mitzumachen, der jetzt gerade abgespielt wird. Diese Leute bekamen Verträge vorgelegt und dann hat es geheißen, also hier, du machst das und das, was wir wollen. Und ansonsten, wenn du neben raus tanzt oder von vornherein das ablehnst zu machen, dann ziehen wir dich hier und jetzt aus dem Verkehr. Wir werden dich hinrichten, werden das aufnehmen und später, wenn das die Zeit dazu ist, das öffentlich vorführen und dann bist du nicht nur weg, sondern auch deine Familie, dein Freundeskreis, dein Kollegenkreis und alles, was da noch dazu gehört und mit dir jemals irgendwas zu tun hatte, die kommen dann da einfach in ein schlechtes Licht. Naja, und dann haben die Leute gesagt, das wollen wir jetzt nicht. Dann war die Alternative, okay, hinrichten tun wir dich sowieso, weil du hast viel zu schlimme Verbrechen gemacht. Aber wir können das auch so machen, dass wir das nicht öffentlich machen und auch nicht filmen oder hinterher dann öffentlich machen werden, sodass also deine Erinnerung und ja dein Ruf noch halbwegs gewahrt werden können und damit deine Familie, dein Freundes- und Kollegenkreis das überleben wird können. Ja, das ist natürlich ein Riesendruck, wenn, und das spricht sich herum, wenn dieser Kollegen- und Freundeskreis oder die Familie dann sagt du, also wenn schon Untergang, dann bitte nur für dich, du hast es gemacht und du musst es verantworten, nicht wir. Und dann müssen die halt schon aus ihrem engsten und innersten Zirkel gedrücktermaßen in die Spur und auf die Schiene und müssen das mitmachen. Und man sieht das weltweit. Man sieht weltweit, wie plötzlich Politiker anfangen, Dinge zu tun, die man ihnen nie zugetraut hätte, dass sie die tun würden. Aber wenn man sich jetzt mal die Psychologie dieser Leute anguckt, ja, die haben ja zwischen Pest und Cholera gewählt, ja. Sie wissen ganz genau, sie sind Henne. Und natürlich ist immer noch ein Fünkchen Hoffnung da, dass die Zeit vielleicht irgendein Blatt wendet oder irgendjemand über die Zeit ein Blatt wendet und sich ihr Schicksal nochmal abwenden lässt, ja. Und das ist genau das, was da die Hoffnung ist. Und in dieser Hoffnung sind die natürlich, wenn zum Beispiel solche Auseinandersetzungen wie diese militärische Sonderoperation der Russen in der Ukraine noch andauern. Weil irgendwie haben sie noch immer das Gefühl, vielleicht, wenn man das noch rauszögert, und dann könnte irgendwie noch ein Wunder passieren und irgendwas sich ändern. Und deswegen drehen die auch zunehmend am Rad und wollen, dass dieser Krieg oder diese Sonderoperation dann nie und nimmer aufhört und immer weitergeht. Aber das kriegt Sprünge. Ja, wir sehen also, dass da Leute plötzlich mit einem T-Shirt auftauchen, ja, mit gelbem Hintergrund und einem blauen Stier drauf, der schnaubt und Rauchwölkchen aus den Nüstern bläst und da steht drunter oder drüber, ich weiß es nicht mehr genau, Taurus und gemeinsam zum Sieg oder irgend sowas. Ja, es ist eine eindeutige Symbolik, die da dahinter steckt und die Hoffnung, die dahinter steckt, dass diese Sonderoperation ja in blau-gelb oder gelb-blau, dass die immer noch weitergehen wird. Möglicherweise auch mit irgendwelchen Waffen, die was mit Stieren zu tun haben. Aber andererseits, und da sehe ich die Sprünge, sagt dann das oberste Gremium unseres Landes, nein, wir wollen das nicht. Und lehnen das ab, dahin zu tun. Also keine Stiere für Blau-Gelb. Und genauso ist das zu sehen, wenn also ein ganz berühmter Mann in Amerika plötzlich von Wladimirovich spricht und ihn einen verrückten Hurensohn nennt. Also man merkt, dass da Hass und Ärger und Entnervung dahinter steckt, dass da also auf jeden Fall seelische Drücke passieren, die nicht normal sind. Und irgendwie muss es weitergehen. Und irgendwie muss Geld her und irgendwie muss diese ganze Geschichte weitergeführt werden können. Vor allem die Fußtruppen müssen ja bezahlt werden. Man hat ja unendlich viele illegale Einwanderer in alle möglichen Länder gepumpt und muss die ja nun irgendwie alimentieren. Und da braucht's Geld dafür. Und die Hoffnung ist ja, dass die dann in der dritten Welle irgendwas machen, dass die dann irgendeinen Bürgerkrieg anzetteln und irgend solche Sachen. Naja, aber das ist unter Umständen gar nicht so. Ja, wir haben ja jetzt gesehen, und jetzt spekulieren wir einfach mal weiter, dass zum Beispiel hier im Land ganz lustig Verträge gebrochen werden. Da ist die Rede von 2+4. Da hat man sich ja verpflichtet gehabt, dass von deutschem Boden, das heißt von dieser wiedervereinten Republik, nur Frieden ausgeht und keine Waffen in Kriegsgebiete und nichts, was irgendwie den Weltfrieden gefährden könnte, sondern nur das Gegenteil. Das wurde ja da vertraglich zugesichert. Und jetzt auf einmal fahren irgendwelche Waffensysteme, das fing an mit Helmen und Joghurtbechern, Actimel, glaube ich, war das, und später wurden daraus dann viele Raketensysteme und Panzer und Flakgeschütze und Artilleriegeschütze und was. Und da sind immer mehr Waffen in irgendwelche Richtungen gegangen, die eigentlich vertraglich durch diesen Vertrag untersagt waren. Und jetzt kommt die andere Seite und stellt ganz laut und geräuschvoll in den Raum, ja, man könnte doch eigentlich diesen Vertrag unter Umständen aufkündigen. Womit dann aber ein Riesenfass geöffnet ist, was wiederum die Grundlagen der Existenz dieser Republik antastet. Denn auf diesem Vertrag soll ja angeblich eine Souveränität beruhen und eine Staatlichkeit. Und würde dieser Vertrag gekündigt werden, ja, dann wäre es rum mit dieser Souveränität und mit dieser Staatlichkeit. Und dann würde das unter Umständen zumindest mal im äußeren Erscheinungsbild zu einer Art Kriegsgebiet werden. Denn dann würde die andere Seite ihren ursprünglichen Teil dieser heutigen Vereinten Republik ja irgendwie wieder zurückordern oder zurückverlangen oder zurücknehmen. Und dann wäre da unter Umständen ein Konflikt. Und wenn in einem Konfliktgebiet plötzlich sehr viele illegale Migranten sind, die ja aus Konfliktgebieten weggerannt sind, angeblich oder tatsächlich, dann fühlen die sich da unter Umständen nicht mehr ganz so wohl und gehen wieder heim. Auch das ist so mal so ein Gedanke, der vielleicht, ja, die soziale Hängematte wird unten abgeschnitten, der Po hängt raus, man muss wieder irgendwie mit dem Grundeis zurechtkommen und plötzlich wird das unbequem, weil möglicherweise die Chance sich ergibt, dass da oben geschossen wird. Und dann könnte es ja sein, dass die Bequemlichkeit in ursprünglichen Heimatländern wieder viel verlockender aussieht. Ja, diese Zeit muss eben sein. Es muss den Leuten gezeigt werden und die müssen auch die Möglichkeit und die Zeit dafür haben, darüber nachzudenken. Man darf nicht vergessen, die müssen ja auch noch eine Lebensleistung erbringen. Die haben ja Familie, die haben einen Beruf. Die haben Verantwortungen, denen sie nachkommen müssen. Da ist nicht beliebig viel Zeit, insbesondere dann nicht, wenn die Situation pekuniär und auch sonst immer strenger wird. Und man muss ja irgendwie, müssen die im ersten Anlauf, werden sie alle auf jeden Fall versuchen, irgendeinen Weg zu finden, wie sie noch über die Runden kommen. Wo kann ich einsparen? Wo kann ich noch mehr Geld kriegen? Wo kann ich noch irgendwas optimieren? Aber wenn dann irgendwann all diese Optimierungsversuche, ja, aufgehört haben und zu Ende gekommen sind und nichts mehr zu verbessern geht und immer noch eine Schippe draufkommt und immer noch eine Steuererhöhung draufkommt und immer noch eine Gefährdung dort und hier und jenseits irgendeiner Linie plötzlich rüberschwappt, ja, dann ist das Nachdenken ganz fokussiert auf, wie kommt das alles zustande und kann ich das nicht an der Wurzel abstellen, ja. Das lateinische Wort für Wurzel ist Radix. Da kommen die Radieschen her. Aber auch das Wort radikal. Und dann werden die Leute im Denken radikal, weil sie dem Problem an die Wurzel gehen wollen, indem nämlich die Wurzel abgeschnitten wird und damit das ganze Problem oder der ganze Problemkomplex einer Lösung zugeführt wird. oder dieses Land sich von einem Problemkomplex insgesamt löst. Ja, und diese Phase, das ist die Phase 2, das große Erwachen. Wenn dieses Nachdenken plötzlich mit den Wurzeln zu tun bekommt und plötzlich eine Lösung an der Wurzel des Problems gesucht wird, dann vereinigen sich die Leute auch. Warum? Naja, weil es gibt nur eine Wurzel des Problems. Die kennen wir ja. Und nicht nur die Stielblüten, die wir jeden Tag irgendwo hinter Bildschirmen sehen, sondern die Wurzel des Problems ist eben das gesamte System und dieses Make-up dieses Systems, wie das beschaffen ist und dass es aus lauter Betrug besteht. Und wenn die Leute an diese Wurzel kommen, dann ist natürlich klar, jeder, der dann, die kommen dann alle an dieselbe Wurzel und damit ans selbe Problem. Und sie wollen alle dasselbe Problem lösen. Und diese Lösung schweißt sie dann zusammen, weil einfach das Problem an einer Stelle seine Wurzel hat und dort alle Wege zusammenlaufen. Und dann hat man genau diesen Effekt, dass sich das Volk, das jetzt gespalten und geteilt und zerrissen ist, wieder vereinigt. Nämlich auf dem Wege, dass sie eben einem gemeinsamen Problem an die gemeinsame Wurzel gehen. Insofern ist dieser Plan genial. Ja. Und auf der anderen Seite hat man das Problem und dessen Protagonisten, die immer mehr am Rad drehen und gucken, wie kann ich meinen Hals retten? Wie kann ich noch dieses Wunder herbeiführen, dass ich hier nochmal irgendwem von der Schippe springe und nicht in diese Justiz der Verräter in der Phase 3 nämlich dann hineingerate? Und wie komme ich aus dieser Nummer nochmal raus? Und die wissen ganz genau, abhauen geht nicht. Das ist durch diese Tunnelkriege schon mal verunmöglicht. Da ist unterirdisch kein Abhauen mehr und oben auf der Erdoberfläche sind zu viele Kontrollmechanismen inzwischen. Da gibt's überhaupt kein Entkommen. Überhaupt keins. Ja, spekulieren wir mal, gerade wenn wir schon das mit dem Unterirdisch da angeführt haben, weiter. Im Untergrund sind Dinge, die wir nicht wissen. Bis dahin, dass da Waffensysteme installiert sind und möglicherweise auch Wesenheiten, Hausen oder Wohnen oder wie auch immer man das nennen will, von denen wir nichts wissen und die wir auch besser nicht zu Gesicht bekommen. Jedenfalls sind da möglicherweise auch Dimensionalitäten im Spiel, die wir nicht kennen und die von uns auch ganz absichtlich verborgen sind. Ich weiß nicht, ob bekannt ist, was unter dem Begriff The Philadelphia Experiment zu verstehen ist, also das Philadelphia Experiment. Da ging es darum, Dinge zu dematerialisieren und an einem anderen Ort wieder zusammenzusetzen. Also quasi einen, bei Raumschiff Enterprise hieß das Beamen. Das heißt, eine Materie zu entmaterialisieren, als Energie über irgendeine längere Strecke wegzuschicken und dort wieder zurück in Materiezustand zu versetzen. Und zwar möglichst so, dass es wieder genauso aussieht, wie es vorher war. Naja, und das haben die in diesem Philadelphia Experiment gemacht. Und dabei ist denen natürlich was ganz schief gelaufen. Und dann war die Materie, ja, das ging um ein Schiff, die ist nicht mehr im Originalzustand zurück in rematerialisiert worden. Also da waren plötzlich der Schiffskörper und die Menschen total miteinander vermischt. Und natürlich sind die Menschen dabei umgekommen. Aber auf jeden Fall, wenn ihr mal guckt, wie dieses Philadelphia Experiment zeitlich einzuordnen ist, dann liegt das schon einige Zeit zurück und man kann sehen, da haben die schon damals, ich weiß jetzt die Jahreszahl nicht, angefangen mit solchen Experimenten darum zu machen und mit Entmaterialisierung und Rückmaterialisierung rum zu experimentieren. Und so ein Schiff ist ja nun nicht gerade eine kleine Sache. Also da geht's nicht um eine Erbse, um eine Fliege, um irgendwas Winziges, sondern um richtig was Großes. Und wenn die damals damit schon rumgemacht haben, dann darf man davon ausgehen, dass diese Technologie inzwischen schon weiterentwickelt ist und unter Umständen auch funktioniert. Und wenn ich mir jetzt mal vorstelle, neulich bin ich über einen Artikel gefallen im Internet, das war so eine Art Netzfund, da wurde davon geredet, dass unterirdisch in diesen Tunnelsystemen Fallen eingebaut sind, die bei irgendwelche Strahlenwände, die bei Berührung denjenigen, der das berührt, entmaterialisieren, einfach auflösen. Und das ist natürlich klar, dass wenn ich so etwas da unten antizipieren muss, ich nicht einfach durch diese Tunnel da durchrennen kann, wie ich es gerne würde, sondern ich muss gucken, dass ich in solche Fallen nicht hineinkomme. Sonst verliere ich zu viele Leute. Und das sind ja alles kampferprobte und gut ausgebildete Experten in Tunnelkrieg. Wenn ich davon zu viele verliere, dann kann ich diesen Tunnelkrieg womöglich nicht in dem Sinne weiterführen, wie ich es geplant habe. Deswegen ist auf unserer Seite, nämlich auf der Oberfläche dann, der entsprechende Krieg in der Ukraine oder im Nahen Osten oder wenn da noch irgendwo weiter hinten im Osten einer ausbricht, dann sei es so, die sind dazu da, uns zunächst mal abzulenken und da unten diese Tunnelkriege noch ein Stück aus der Beobachtungssphäre unserer Augen rauszuhalten, weil das ist nichts für uns. Diese Tunnelkriege sind einfach, ja, ich würde mal sagen, mit dem Begriff zu märchenhaft. Und damit die Leute zu früh zu konfrontieren, würde sie ablenken auf eine Schiene, die nicht gut ist. Und deswegen wird das im Verborgenen gemacht. Aber da man Zeit braucht, muss auf der Oberfläche dann das Theaterstückchen weitergeführt werden und diese choreografierte Geschichte noch ein bisschen weitergesponnen werden. Und der Zeitplan, und das ist auch das, was ich immer versuche zu transportieren, ist dabei aber nicht überschritten. Also man ist nicht aus dem Zeitplan herausgefallen, sondern ist immer noch im Zeitplan. Nur ich will da ein Stück Werbung machen, warum das so lange dauert und warum das nicht schneller gegangen ist. Und ich sage oft, die Überforderung der Menschen wäre zu groß. Die müssten in zu kurzer Zeit all diese ganzen Dinge, die sie da wahrnehmen, einsortieren und würden das wahrscheinlich dann falsch einsortieren. So kann man das gelenkt machen und dafür sorgen, dass die alle bei derselben Wurzel ankommen und alle am selben gemeinschaftlichen Wirkpunkt dann ansetzen. Und gleichzeitig wäre eine Überforderung unterirdisch, weil die Einheiten, die da unten rumkämpfen, einfach zu stark unter Stress stünden, nicht genügend vorankommen, nicht genügend Vorsicht walten lassen können, dabei viel zu große Verluste hätten und unter Umständen würde das dann kollabieren und nicht wirklich fortschreiten können. Wir müssen sowieso erwarten, dass selbst wenn an der Oberfläche wieder Ruhe einkehrt und Systemwechsel da sind in verschiedenen Ländern, dass im Untergrund noch viele Jahre weitergehen wird. Also da ist noch nicht das Ende der, sagen wir mal, Anstrengung in Sicht. Das muss man ganz klar sagen. Aber zumindest sind mal die großen Verkehrsverbindungen, die da unterirdisch bestanden haben, gekappt, sodass nicht eine, wie auch immer, dubiose Elite da hin und her flüchten kann und sich dem Zugriff entziehen kann, wie sie gerade wollen. Also da geht nichts mehr. Aber es gibt ja auch noch an der Oberfläche genügend nachzudenken. Ja, ich möchte mal ein einziges kleines Beispiel zum Schluss noch nennen. Was heißt, so klein ist das gar nicht. Man hat ja gesehen, dass inzwischen in 3 japanischen Städten, 2 davon am Ende vom Krieg, bevor der Waffenstillstand weltweit da ausgerufen wurde. Das sage ich deswegen so, weil der Krieg ja an und für sich noch nicht beendet ist. Es ist eben, wie gesagt, nur ein Waffenstillstand. Aber am Ende der kriegerischen Handlungen wurden ja 2 japanische Städte atomar bombardiert. Und später ist ja dann ein Kernkraftwerk hochgegangen, weil ein Tsunami da erzeugt wurde. Und das heißt, wir haben also an 3 Städten in Japan, auf diesen japanischen Inseln, haben wir eine sehr, sehr starke nukleare, ja, kann man sagen, Tätigkeit gehabt, eine Katastrophe gehabt. Und jetzt müssen wir mal nachdenken, was ist denn mit diesen Städten inzwischen geworden? Und da muss man sagen, ganz überraschend, dass alle diese Städte heute weiter existieren und weiterleben und die Leute dort ihrem Leben nachgehen. Ja, da ist vibrierendes Leben in diesen Städten, an diesen Städten, wo angeblich so große nukleare Katastrophen passiert sind. Und da redet niemand von Strahlung. Da kann man hinreisen und sich das angucken und kann quasi an der Stelle, wo da irgendwelche Bomben geplatzt sind und wo dieses Kernkraftwerk da hochgegangen ist, da kann man gucken und Fotos machen und kann sogar Hotels buchen, unmittelbar in der Nachbarschaft. Da ist von Strahlenbelastung überhaupt keine Rede. Und wir haben auch auf europäischem Grund ja nun 2 große Nuklearkatastrophen gehabt. Eine im Ural, das ist schon länger zurück, das war noch tiefste Sowjetzeit. Und auch das in den 80er Jahren mit Tschernobyl. Und auch dort kann man inzwischen Reisen hinmachen. Da kann man sich in Flixbus setzen, hinfahren, man kann sich das genau angucken, man kann schöne Fotos von dem Sarkophag machen, man sieht, dass da die Leute leben, dass Tiere da leben, Pflanzen da unheimlich wachsen und alles grün ist und alles wunderbar ist. Das ist keine verstrahlte Mondlandschaft. Und jetzt frage ich mal, wie geht denn das mit dieser Strahlung, die ja angeblich Tausende, wenn nicht Hunderttausende von Jahren das Leben in diesen so verseuchten Regionen so all unmöglich macht? Und vor allem, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was das für uns an Konsequenzen hat? Und insbesondere für bestimmte Parteien, insbesondere im Hinblick auf das, was wir Kernkraft nennen. Uns wurde ja immer eine riesige Angst gemacht davor, dass diese Energieform deswegen so ungeahnt gefährlich sei, weil die Strahlung noch viele, viele Tausende und so weiter von Jahren. Und dass die Endlagerung ein Problem sei. Aber das scheint doch irgendwie merkwürdig zu sein, dass da, wo Bomben hingefallen sind, die diese Energie freigesetzt haben, oder irgendwelche Kernkraftwerke explodiert sind, die diese Energie betrieben haben oder mit dieser Energie da gearbeitet haben, und das sind Unmengen an Strahlung freigesetzt worden und Unmengen an Material rausgequollen aus diesen Kernkraftwerken. Und nur wenige Jahrzehnte danach ist plötzlich da kein Problem. Jeder kann da hinreisen und gucken und die Nase reinhängen und Fotos machen und wieder heimfahren und ist nicht verstrahlt. Wie das? Wissen die etwas, was wir nicht wissen, oder haben die uns was Falsches erzählt? Haben die unter Umständen gesagt, diese Energieform sei so langanhaltend strahlend, dass sie ganz böse sei, dass man sie abschalten kann, obwohl sie das vielleicht gar nicht ist? Und man hat uns die billigste und einfachste und vor allem umweltfreundlichste Energieform weggenommen, mit dem Argument, dass die Strahlung und so, und dann ist da gar keine, schon nach wenigen Jahren. Ja, wie lange ist es in Fukushima her? Und jetzt kann man da wieder hinfahren. Komisch. Denkt mal darüber nach. Auch das sind Dinge, die in den Köpfen der Menschen rumoren müssen. Und sie müssen da zu einer Lösung kommen. Und vor allem diese Lösung muss an die Wurzel führen des Problems. Und damit meine ich das Warum. Warum wurde uns das alles erzählt? Was ist das Motiv dahinter? Warum hat man diese Energieform so verteufelt? Und nur dann kann das Problem von seiner Wurzel her gelöst werden, von diesem Planeten. Und nur dann haben wir Erfolg. Eine Lösung muss immer an der Wurzel ansetzen, weil sonst ist sie keine Lösung. Denn wenn die Wurzel weiterlebt, kann das Problem erneut wachsen, auch wenn man es oberirdisch völlig abgekappt und abgeschnitten hat. Als die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg in Japan waren, haben sie eine Pflanze gesehen, die sehr schnell wuchs. Und diese Pflanze hat auch den Namen Katsu. Und sie haben sich überlegt, ja, also wir bauen ja jetzt Autobahnen und wir brauchen zur Bewachsung der Böschungen dieser neuen Autobahn, damit da keine Erdrutsche stattfinden, wenn es regnet, etwas, was sehr schnell wächst. Und dieses Katsu, das ist keine Pflanze, die also wie ein Baum nach oben wächst, sondern die wächst in der Fläche oder an Bäumen hoch, also ähnlich wie Efeu, oder an Wänden hoch. Aber sie ist also nicht selbsttragend, sondern sie muss immer an etwas emporranken. Und dann haben sie das Katsu mitgenommen und haben das dann zur Autobahnböschung, Befestigung genommen und das wuchs auch wunderbar. Jetzt war es dann innerhalb von ganz kurzer Zeit oben an der Böschung angelangt. Nur dann passierte Folgendes. Das Zeug hat nicht aufgehört zu wachsen da oben am Ende der Böschung. Und jetzt war ein Problem da, weil nämlich in Japan durch Winterfröste dieses Katsu einen natürlichen Feind hat und in seinem Wachstum begrenzt ist. Aber in den Südstaaten von den USA gibt es keine Fröste und deswegen wächst dieses Zeug einfach weiter und weiter und weiter und weiter. Und es wird unheimlich dick, Ja, also es kann man Stärke erlangen, nur es trägt sich nicht selbst. Es rankt an Häusern, Türmen, Funkmasten, Bäumen und so weiter empor, wird dabei immer kräftiger, immer schwerer und reißt dann irgendwann alles um. Und das ist das Problem. Und da kann man nicht mehr an die Wurzel gehen. Ja, und dieses Zeug wächst halt unter den klimatischen Bedingungen in den südlichen Vereinigten Staaten so rasant, dass das in einer Nacht bis zu 10 Meter weit wachsen kann. Also man kann das beobachten daran, dass abends, wenn der letzte wenig belebte und wenig bewohnte Straße entlangfährt, da ist dann klar, jetzt ist Nacht, wenn der letzte heimfährt, dann fangen diese Katsu-Pflanzen an, über die Straße rüberzukommen und auf der anderen Seite einen Ableger zu machen. Und dann wachsen die Ranken in einer Nacht über die Straße. Und der Erste, der morgens rausfährt aus dem Sträßchen, der sieht dann, der fährt über neue Triebe drüber. Und der kann dann sehen, wie weit das in einer Nacht kam. Und es ist oft so, dass in dieser feuchten Wärme der südlichen Staaten, die das schaffen, über die Straße rüberzukommen und auf der anderen Seite einen Ableger zu machen. Ja gut, dann fährt das Auto drüber, dann ist diese Ranke tot, aber der Ableger ist ja da. Und schon ist diese Straße überquert in einer Nacht. Und wenn man diesem Problem nicht an die Wurzel gehen kann, weil eben die Wurzelgeflechte über riesige Mengen an Quadratmeilen Landschaft gehen, dann wird man der Sache nicht mehr Herr. Und denk mal drüber nach, was es heißt, mit der Wurzel und an der Wurzel eines Problems zu arbeiten. Das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch was. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao.